Was ist der Pfarrer? Der Pfarrer ist ein delegierter Priester, der unter dem Bischof, einem Teil der Diözese, der Pfarrer heißt, vorzustehen und diesen zu leiten hat. Es ist eben eine gewisse Vielschichtigkeit in der Leitung, in der Verwaltung der Kirche, im konkreten kirchlichen Leben. Was jetzt momentan alles eben kunterbunt durcheinander ist und deswegen kennt sich auch in unseren Kreisen in Wirklichkeit keiner aus, meint ja jeder. Wenn er sich an einen Bischof wendet, also zu dem vakantistischen Bischof, Bischof, dann hätte er das letzte Wort in allem. Was nicht stimmt. Er hat genauso wenig Jurisdiktion wie der einzelne Priester oder wie die Tante Michi. Auf gut Deutsch. Niemand ordentliche Jurisdiktion, aber leider Gottes, die meisten Bischöfe handeln auch immer so, als hätten sie eine gewisse Zuständigkeit, Jurisdiktion. Also spielen sich halt als etwas auf, was sie nicht sind. Kann fast nicht anders sein, weil eben es ist Leben der Kirche ohne Hierarchie, ohne ordentliche Hierarchie, ja nie ein Thema gewesen ist. Das heißt, wenn man es nicht theologisch versteht, wie das Ganze heute noch überhaupt läuft, dann ist eben halt gleich einmal daneben, neben den Stiefeln.